1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freitagnacht, wie immer freitags. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Miriam und Miriam ist 32 Jahre alt. Hallo Miriam. Hallo Jürgen. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein Problem und zwar, ich habe mich in meinen eigenen Cousin verguckt, / verliebt. Ich weiß nicht, ob man es direkt verliebt nennen kann, weil wir uns halt jetzt nur ein paar Mal gesehen haben in den letzten paar Monaten und vorher jahrelang keinen Kontakt hatten. Ihr kennt euch nicht von Kindesbeinen. Doch. Wir kennen uns von Kindesbeinen, nur ich bin 32, er ist 36 ja. Und wir haben halt eben jahrelang keinen Kontakt gehabt. Ja. Und jetzt erst wieder seit ein paar Wochen, so durch die Familienverhältnisse so, sind wir wieder durch Zufall zusammengekommen. Mhm. Und ich habe ihn halt wieder gesehen und ja, es hat bei mir so im ersten Moment direkt so, ich habe ihn gesehen Wusch. Und er hat natürlich total verändert und ich denke, oh, nee. Wie lange hattest du ihn nicht gesehen? Gar nicht gesehen? Ja, ich sag mal so 4 Jahre bestimmt. Ja. Ist das ein Cousin ersten Grades? Er ist von meinem Vater, die Schwester, der Sohn, also von meiner Tante, der Sohn. Er ist also nicht in erster Linie. Ja. Das heißt also, vom Gesetzgeber würde nichts dagegen sprechen. Da, insofern habe ich mich schon im Internet erkundigt. Würde auch, wenn es erstgradig wäre, nichts dagegen sprechen? Das weiß ich nicht. Doch, das ist so. Ja? Ich weiß es, ja. Aha. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Ich habe nur im Internet gelesen, dass es so jetzt in der Konstellation schon häufig halt vorgekommen ist. Ja, das ist rechtlich in deinem Fall überhaupt gar kein Problem. Mhm. Überhaupt nicht. Moralisch ist es dann eine zweite Sache. Genau. Also du hast dich ihn verguckt. Es hat bei dir gefunkt. Mhm, bei ihm auch? Das ist auch noch ein Problem, wobei das größte Problem ist halt die Familie. Meine Familie, seine Familie, die gesamte Verwandtschaft. Dass man halt so, wenn ich mich jetzt oute, ich meine, jetzt ist es ja auch schon ein gewisses Outing hier in dem Fernsehen. Ja. Wobei ich natürlich auch... Nein, lass uns nicht über die Familie zuerst reden. Lass uns über dich und ihn reden. Du bist verliebt. Was ist mit ihm? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn bisher noch nicht drauf angesprochen. Ich traue mich auch nicht. Ich bin auch jetzt gerade am Zittern. Meine Hände sind ganz nass. Ich würde mich, glaube ich, nie trauen, ihm das zu sagen, so. Weil ich Angst habe, ausgelacht zu werden. Oder er sagt, mein Gott, du bist doch meine Cousine. Bist du denn? Das heißt, das Ganze ist noch ganz geheim in deinem Herzen gewesen bisher. Habt ihr euch denn nach diesem Wiedersehen mal öfters getroffen? Oder telefoniert oder irgendwie kommuniziert? Nee, leider nicht. Also wir haben uns halt immer nur mit der Familie zusammen gesehen. Wir haben mal zusammen gefrühstückt und er kam mal zusammen mit seiner Familie hierhin, wo ich also an meinem Geburtstag war er hier. Ist er denn solo? Er ist solo, ja. Er ist solo. Das hat er mir selber noch erzählt. Und ja, er hatte mit seiner Freundin Schluss und da habe ich mich schon gefragt, warum erzählt er mir das? Klingt nicht schlecht. Ja, habe ich schon gedacht, Mensch, warum erzählt er mir das? Ich denke so, habe auch dann ein paar Fragen gestellt und... Hast du denn so den Eindruck so ein bisschen, dass er zumindest so ein bisschen geflirtet und nett miteinander... Geflirtet vielleicht nicht direkt, aber ich habe den Eindruck, er findet mich nett, doch schon, auf jeden Fall. Sonst hätte er sich ja nicht so mit mir unterhalten und er ist auch super locker und er hat doch genauso die gleiche Wellenlänge so, also Du bist die kleine Cousine, ne? Ja, was heißt klein? Ich bin 4 Jahre jünger. Also, ja, na gut, er ist 36, du bist 32. 32 bin ich, ja. Wie peinlich jetzt. Nein. Meine Güte, ich bin total nervös. Im hohen Alter von 32 passiert einem sowas, ne? Dankeschön. Miriam, das ist doch erstmal eine ganz schöne Nachricht, finde ich. Du hast dich in einen Typ ein bisschen verguckt. Nun gut, das ist dein Vetter. Ein bisschen um die Ecke. Das verkompliziert das so gesellschaftlich, familiär etwas, aber das ist doch erstmal wurscht, finde ich. Ja, wichtig, entscheidend ist doch erstmal, was mit ihm los ist und ob er eventuell das erwidern kann. Genau. Wenn er das erwidert, dann... Genau, das finde ich auch. Also mir wäre es auch wurscht, sage ich jetzt mal, was mit der Familie ist. Ach, das ist doch völlig wurscht. Das wäre mir persönlich wäre es auch egal, sage ich jetzt mal. Nur halt, es kommt noch ein Problem dazu. Ich habe einen kleinen Sohn. Ja. Das weiß er natürlich auch, er hat ihn auch gesehen und hat ihn auch im Schoß gehabt und mit ihm ein bisschen gespielt und Ja, und ich weiß nicht, ob er, inwiefern er da auch mit ein Problem hat. Ja, ich weiß es nicht. Also gut, die Frage musst du dir bei jedem Typ stellen, ne, den ja. du kennenlernst, ob er mit deinem Kind gut klarkommt. Mhm. Und der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, dass du versuchen musst, dass ihr euch mal privat trefft. Oh yes, was soll ich das denn machen? Ja, ruf ihn doch an und schlag vor, dass ihr mal essen geht. Oder das ist doch nur keine große Aktion. Da kann man doch anknüpfen, einfach toll, dass wir uns wieder gesehen haben jetzt neulich vor ein paar Wochen und lass uns doch mal erst nicht mal Lust, was essen zu gehen oder was trinken zu gehen oder auszugehen. Ja, aber dann muss er ja schon eigentlich was ahnen. Ja, das ist, ja. Warum frage ich meinen Cousin nach so vielen Jahren, auch hast du mal Lust, zu essen zu gehen? Dann fragt er sie auch, ja, wieso denn jetzt auf einmal plötzlich? Ja, gut, na und? Dann macht er sich halt seine Gedanken. Wenn er dann absagt und sagt nein, dann ist das schon eher ein Signal für dich, dass du dir das eher aus dem Kopf raus kluckst. Naja, klar, dann habe ich schon das Signal, nee, ja. lass mal besser. Also wenn der ansatzweise interessiert ist und wenn der auch im Moment aus irgendwelchen Gründen keine Zeit hat, dann sagt der, nee, im Moment kann ich nicht, aber ich kann vielleicht in 2-3 Wochen. Lass uns dann gehen. Das heißt dann für dich, okay, der ist auch ein bisschen interessiert. Ja. Aber selbst wenn er sich jetzt auf das Essen einlässt, heißt das noch nicht unbedingt, dass er auch die gleichen Gefühle hat wie du. Es kann ja sein, dass der dich einfach als nette Verwandte sieht und mit dir... Okay, aber du musst halt gehen, du musst halt rangehen. Ohne was passiert halt nichts. Aber ich sag mal, wenn jetzt auch bei ihm das gleiche, wenn er jetzt auch die gleichen Empfindungen haben sollte wie ich, dann könnte, und er grübelt genauso angenommen, nur mal angenommen, dann könnte ja auch von ihm mal ein erster Schritt kommen. Ja, aber Männer. Ja, aber Frauen sind ja auch feige. Frauen sind ja auch feige. Ich bin da musst du jetzt mal die Starke sein und initiativ sein. Du hast ja jetzt schon mal dein Herz in Luft gemacht und hast hier mit jemandem drüber gesprochen. Ich wollte auch extra nicht meinen Namen verstellen, weil ich habe gedacht, nee, wenn er das jetzt zufällig gucken wollte, und dann wird er auch direkt dann würde er das so erfahren. Ein sehr geschickter Trick. Ja, ich habe auch extra gedacht, Miriam, um nochmal den Namen zu sagen. Nein, Hilfe. gut, ja, ich wollte auch wirklich nicht meinen Namen verstellen und auch nicht lügen und naja, gut, alle, die mich jetzt kennen, wissen, wer ich bin und... ja, es ist ja wirklich auch nichts Schlimmes, das ist ja eigentlich alles ganz nett. Also ich würde an deiner Stelle morgen mal ganz entspannt ihn anrufen. Oh, ganz entspannt. Ja. Hast du eine Nummer von ihm? Ja. Ja, gut. Und dann sagst du so ganz keck, ach, wir können doch mal essen gehen oder so. Ja, es hört sich so leicht an. Es hört sich echt leicht an. Naja gut, ich habe schon... Du musst es machen. Ich habe schon mit so einer Reaktion von dir gerechnet. Ich meine, im Prinzip habe ich nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich tue es oder ich tue es nicht. So. Ganz klar, ich weiß es ja selber. Genau. Nur ich habe gedacht, Mensch, vielleicht ist ja noch eine dritte Möglichkeit. Nein, manchmal braucht man aber so einen kleinen Anstoß von außen und dann macht man es auch. Ja. Und ich hoffe, dass ich den Anstoß jetzt habe geben können. Mhm. Viel Glück und alles Gute, Mirja. Ja, vielen Dank, Jürgen. Tschüss. Warte mal, könnte ich noch ein Autogramm von dir bekommen? Ja, dann leg bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Wenn ihr mich hier auch live erreichen wollt, im Radio und Fernsehen, bei 1 Live, im WDR Fernsehen, bei 1 Festival, zu einer freien Themennacht, also wenn ihr mit mir streiten wollt, reden wollt, diskutieren wollt, dann meldet euch. Oder mailt unter lumien@wdr.de. Adela ist hier. Adela, stimmt das? Ja. Adela ist 81 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Adela, schön, dass du da bist. Ja, mein Thema ist Sterbehilfe. Ihr hattet darüber schon mal eine Sendung, die ich leider versäumt habe. Ja, vor einigen Wochen. Ja, und der unmittelbare Anlass, dass ich nun bei euch anrufe, ist diese Plasberg-Sendung vom letzten Mittwoch. Ah ja, hart, aber sehr hat sich damit auch beschäftigt, ich weiß ja. Hat sich damit beschäftigt, damit die Hörer wissen, der Titel der Sendung war Tod auf Rezept. Ja. Gibt es ein Recht auf leichtes Sterben? Fragezeichen. Ja. Also es dreht sich um aktive Sterbehilfe. Wie ist deine Meinung? Ich bin dafür, dass die legalisiert wird, analog zur Legalisierung der Abtreibung. Hätten wir uns in den 50er Jahren nie träumen lassen. Ist aber ein anderes Thema. Ich bin also ganz und gar dafür und ich denke, in dieser Plasberg-Sendung ist durch diese Vorführung dieses unheilbar kranken Mannes mit irgendeiner Muskelerkrankung, also die Motorik nahm ab, es war keinerlei Besserung mehr möglich, da wäre eben aktive Sterbehilfe geboten. Ja. Dieser Mensch hat sich für den Tod entschieden und der müsste ihm gewährt werden. Wenn ich dich unterbrechen darf, welche Art von aktiver Sterbehilfe befürwortest du? Es gibt das Schweizer Modell, dass ein Mediziner einem Todkranken quasi ein todbringendes Getränk reicht, welches er dann noch selbst nehmen muss. Oder es gibt auch, ich glaube, in Belgien oder in Holland wird das so praktiziert, dass ein Mediziner dem Todkranken eine Spritze verabreicht, welche dann zum Tod führt. Ja, ich befürworte die letztere Lösung. Denn es war da demonstriert, dieser Mann musste in die Schweiz, es ist wohl Dignitas, ne? Genau so heißt wo eine er dann Organisation. Also erstmal gegen hohes Honorar, das ist nur eine Nebenbegleitung, diesen Trank auf den Tisch, auf den Nachttisch in einem wildfremden Zimmer, das ist eine derart demütigende Situation, die dem, der in einer solchen Situation ist, die dem, der mit Selbstbestimmungsrecht sich für den Tod entscheidet, dem sollte eine solche Demütigung erspart werden. So, daraus schließe ich, dass du, ich hoffe, du bist 81 Jahre alt, dass du noch sehr fit und gesund bist. Ja, ja. Bin ich im Augenblick noch, aber ich schließe daraus, was du... Wollen wir mich da rauslassen, aber ich kann übermorgen in eine solche Situation. Ja, darauf wollte ich jetzt hinaus, ja. Adela. Das heißt, du würdest so etwas für dich in Anspruch nehmen wollen. Wenn du so also unheilbar schwer erkrankt bist, dass es keine Hoffnung mehr gibt, würdest du gerne aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen? Ja, ganz eindeutig ja. Was sagst du denn zu dem Argument, dass sehr viele Ärzte halt auch vorbringen, die sagen, wir sind ausgebildet, Leben zu retten und Menschen zu heilen und wir sind nicht ausgebildet dafür, das Leben zu beenden. Wir können das mit unserer Ethik, mit unseren Wertvorstellungen nicht vereinbaren. Ein Arzt, der es mit seiner Ethik nicht vereinbaren kann, der braucht dieses ja nicht zu tun. Es gibt aber Ärzte, die es täten, wenn sie dabei nicht Gefahr liefen, dass sie mit einem Fuß sogar im Gefängnis, ja, so ist das. In jedem Fall ihre Approbation verlieren. So ist es im Moment noch in Deutschland. Und so ist die Rechtslage und dieses muss geändert werden. Nun ist ja das Argument in Deutschland, das wird immer, immer sehr gerne und sehr, sehr prominent nach vorne gelegt, dass würde die aktive Sterbehilfe legalisiert, dass der Tötung von Menschen, die alt sind, die krank sind, Tor und Tür geöffnet wird und dass man das nicht mehr kontrollieren kann. Darf ich dazu auch etwas sagen? Da kommt erstens immer die völlig unsinnige Verknüpfung mit der Euthanasie im Dritten Reich. Mhm. Ich habe das Dritte Reich ja miterlebt. Da wurden die Menschen gegen ihren Willen umgebracht. Die heutige Legalisierung der aktiven Sterbehilfe hat damit ganz und gar nichts zu tun. Es ist zu sagen, wenn es legalisiert würde, wovon wir ja wohl noch weit entfernt sind, es wird ja niemand gezwungen, diese Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Meinst du nicht, dass man Druck ausüben könnte, vielleicht auf schwerkranke Menschen? Jedes Gesetz kann missbraucht werden. Ja. Ich kann nicht etwas nicht legalisieren, weil das Gesetz dann missbraucht werden kann. Das ist nicht auszuschließen. Adela, ich habe dir nun mal einfach so diese Argumente nochmal hingelegt, die Gegenargumente. Ich bin natürlich vollkommen deiner Meinung. Völlig deiner Meinung. Und wir haben da in der Sendung, als wir hier bei mir drüber gesprochen haben, auch dieses immer wieder thematisiert. Ich finde es auch ein Unding, dass das in Deutschland nicht möglich ist. Und ich bin auch ein sehr, sehr großer Befürworter und Unterstützer der Palliativmedizin. Und finde, dass das kein Widerspruch sein muss, einen Menschen palliativmedizinisch optimal zu versorgen, dennoch im speziellen Fall ihm auch aktive Sterbehilfe zu leisten, wenn das gewünscht ist. Darf ich dazu das ganz kurz sagen? Also der Mensch ist schwer krank und ein alternder Mensch verfällt ohnehin. Also nehmen wir Verfallen des Lebens, sei es nun aus Altersgründen oder aus Krankheit. Da gibt es eben die zweierlei Wege. Du redest jetzt von der Palliativmedizin, wer die in Anspruch nehmen will und wer vielleicht religiös so gebunden ist, dass er sagt, ich will das bis zum bitteren Ende durchstehen, mit allen Demütigungen und Unterwerfungen, die das bedeutet. Wer sich dafür entscheidet, dem ist ja dieser Weg nicht abgeschnitten. Aber die andere Möglichkeit, diese totale Abhängigkeit, das ist also mein Problem. Ich bin ja unterworfen. Man ist total abhängig. Ja, total. Und derjenige, der diesen Weg nicht gehen muss, der muss überhaupt gar nicht ganz unreligiös sein. Das wäre auch ein Entschluss im Einklang mit der Schöpfung. Wenn die Schöpfung mir sagt, dein Körper verfällt, dir ist nicht mehr zu helfen, dann kann ich von mir, ja, um es mal so dumm auszudrücken, der Schöpfung entgegenkommen, ja, ich will sterben. Ich sehe es genauso, aber du weißt, dass die Kirchen in Deutschland zum Beispiel ganz andere Auffassung sind. Ja, nein, also das hängt ja nur auch mit der ganzen Scheinheiligkeit zusammen. Nur glaube ich, schau mal, wer hat in den 50er Jahren sich träumen lassen, dass einmal die Abtreibung legalisiert vonstatten gehen kann. Ganz dabei, ich finde, mich für eine Abtreibung zu entscheiden, was ich Gott sei Dank nie musste, ist weitaus schlimmer, denn da bestimme ich über ein anderes werdendes Leben. Ja, du hast völlig recht. Bei den Kranken oder Alten bestimme ich nur über mein eigenes vergehendes Leben. Ich muss ja einsehen, das ist für mich ganz konkret, mit 81 baue ich ab und irgendwann ist der Tod da. Also das hast du gerade sehr richtig gesagt, dass das noch mit Sicherheit sehr lange dauern wird in Deutschland, ehe wir dort hinkommen, wenn wir überhaupt dorthin kommen. Das heißt, du wirst es nicht mehr erleben und wahrscheinlich ich auch nicht mehr. Nein, ich denke aber in 50 Jahren wird man so, es könnte ja unter gewissen Auflagen sein. Ja, natürlich, das muss ja auch sein. Es muss dieses Argument, dass nun dem Umbringen anderer Menschen Tür und Tor geöffnet wird, das muss entkräftet werden. So, jetzt möchte ich dich fragen, da du und ich nicht mehr in den Genuss einer neuen gesetzlichen Regelung kommen werden, wie hast du für den Fall einer sehr schweren und unheilbaren und wirklich aussichtslosen Erkrankung deiner Person, wie hast du vorgesorgt? Mit einer Patientenverfügung, mit dem Formular meines Hausarztes, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden war, bin eigentlich mit diesem Vordruck, aber ich habe gesagt, das ist besser als nichts. Und wie wir ja wissen, diese Patientenverfügungen helfen im Ernstfall oft gar nichts. Heute ist ein Artikel in der Süddeutschen, der Bundestag will ja jetzt über das Thema diskutieren, dass also bis alles, wo habe ich denn die Überschrift, klare Regeln statt schwammiger Formulierungen und der Arzt kommt ja bei der heutigen Regelungen, es gibt die Formulierung jene, es ist alles wischiwaschi. Er kommt ja ständig in einen Konflikt und er riskiert den Verlust seiner Approbation. Das kann man ihm nicht zumuten. Und derjenige, der in einer solchen Wischiwaschi-Erklärung seinen Willen kundgetan hat, hat auch keine Sicherheit. Da wäre mein Anliegen, das wäre jetzt eine Sache für den Bundestag, da kommt ja jetzt eine Diskussion, aber da werden Sie die Schwammigkeit und Verwaschenheit der Diskussion nur noch weiter ausweiten, so wie man sieht. Da müsste ein Beschluss gefasst werden, dass vom Bundesjustizministerium eine einzige rechtsverbindliche Patientenverfügung formuliert wird. Zumindest das wäre erstrebenswert. Das sehe ich ganz genauso. Eine Formulierung für die ganze Bundesrepublik. Ja. Alle anderen Wischiwaschi-Erklärungen kann man in Papierkorb werfen. So, Adela, entschuldige. Das war eine sehr flammende Rede für bezüglich eines sehr, sehr ernsten Themas. Ich finde deine Ausführungen sehr präzise und sehr differenziert. Und sie haben ein besonderes Gewicht, da du ja auch ein stolzes Alter von 81 Jahren hast und entsprechend dir wahrscheinlich auch sehr viele Gedanken gemacht hast. Ich danke für diese Meinungsäußerung. Darf ich noch etwas anfügen? Ich hatte schon mal versucht, wir müssen ja etwas tun, ja, wie bei der Abtreibung. Ja. Das sind die Leute auf die Straße, mein Bauch gehört mir. Ja. Man muss wohl mit solchen Banalformulierungen, mein Tod gehört mir. Ja. Es keine schlechte Idee. Ich hatte schon mal versucht, eine Initiative zu gründen, habe aber nur ein paar Depressive gekriegt und eine Supernarzistin. Das wäre mein Anliegen, das haben mir jetzt Leute mitgehört. Mhm. Gibt es Menschen, die gleicher Ansicht, ähnlicher Ansicht sind? Und die würdest du gerne kennenlernen? Wenn ihr da helfen könntet. Da würden wir gerne einen sehr gerne. Ja. Also da würden wir gerne einen Kontakt zu dir herstellen, wenn sich da jemand der Initiative anschließen möchte. Jetzt muss ich mich leider von dir verabschieden, da unsere Zeit wegrennt. Ich vielen Dank. Bedanke mich nochmal sehr, Adela, und wünsche alles Gute. Und wenn wir ja hier Meldung kriegen, werden wir euch miteinander dann in Verbindung bringen. Ja. Alles Gute wünsche ich. Auf Wiederhören. Tschüss. Frank ist hier. Frank ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Frank. Hallo. Ja, hallo Frank. Was ist dein Thema? Ja, ich wollte darüber sprechen, über meine Freundin und mich, oder eher gesagt meine ehemalige Freundin. Wir wollten jetzt eigentlich am 7.7. heiraten, hatten Standesamt und alles schon fertig gehabt, und wo wir feiern und so, und haben auch schon eine Liste gemacht, wen wir alles einladen. Mhm. Und dann hat sie am 26. November war sie auf einer Party gewesen und hat da mit einer Frau rumgemacht und ist dann nach Hause gekommen und hat mir das auch gleich alles gesagt und hat gesagt, es wird nicht mehr gehen, es ist Feierabend. Und ja, eine Woche später hat sie ihre Sachen hier rausgeholt aus der Wohnung und ist dann abgehauen. Nach wie vielen Jahren? Nach 3 Jahren. Nach 3 Jahren. Genau, und ja, wie gesagt, eine Woche vorher hat sie ihr Hochzeitskleid schon geholt. Mhm. Mhm. Und ja, das war wie... Das war aber dann ein Schlag ins Gesicht für dich, das Ganze. So. Und wie ist das heute? Habt ihr irgendwie Kontakt miteinander noch? Ja, so auf jeden Fall. Also so ist es immer so, dass sie sich mal meldet und dann sagt sie, so ist es Feierabend und dann... Ach so, es läuft immer noch so ein bisschen wieder mit euch. Ja, und sie sagt halt, also das letzte Gespräch hat sie halt auch gesagt, dass sie halt weiß, dass sie mit der Frau für länger so... Also sie ist mit dieser Frau zusammen? Nee. Also die Frau, die glaubt schon, dass die zwei zusammen sind. Aber deine Ex-Freundin, nennen wir sie erstmal so, wohnt alleine oder wohnt sie bei der Frau? Sie hat jetzt eine... eigene Wohnung. Sie hat eine eigene Wohnung und so ein bisschen was läuft zwischen den Mädels, aber ja, so richtig ist es aus der Sicht deiner Ex-Freundin nicht. Nee. Und also wir wollten eigentlich vor 2 Wochen, hat sie gesagt, hör zu, ich mache Feierabend mit ihr und ich will es nochmal mit dir versuchen und uns das langsam anfangen. Ja, und das habe ich dann auch so geglaubt und sie hatte halt auch wirklich geschworen halt, dass sie mit der halt nichts mehr hat. Wir sprechen auch nicht mehr miteinander und so. Und dann habe ich da halt einen Schrank aufgebaut in ihrer Wohnung. Und dann habe ich da auch geschlafen, weil es halt schon so spät war. Mhm. Aber ich habe da jetzt nur geschlafen. Also da ist nichts gelaufen oder sonst irgendwas. Und dann, weil ich halt selbst misstrauisch bin, habe ich dann in ihr Handy reingeschaut, wo sie geschlafen hat, und ja, da standen halt jetzt Nachrichten drin. Ja, da war ich dann halt wieder vollkommen fertig, weil da stand halt drin, dass die jetzt auch noch weiterhin miteinander sprechen und so, und das könnte man das ja so klar aus den Kurznachrichten entnehmen, dass sie weiter miteinander sprechen, abgesehen davon, dass du natürlich nicht in dem Handy rumschnüffeln sollst. Ja. Das ist natürlich wieder, wenn sie das rauskriegt, ist das natürlich wieder für eine neue Vertrauensbasis Gift. Ja, so, das sehe ich auch ein. Nur ich habe sie halt gefragt und man hat gesehen, dass sie gelogen hat. Also hast du ihr das gesagt, dass du im Handy warst? Ja. So, das habe ich ihr gesagt. Und das der Hammer ist ja, am nächsten Morgen ist sie dann zur Arbeit gefahren und ich habe der Freundin über ICQ eine Nachricht geschrieben. Was stand in der Nachricht drin? Von wegen halt, dass ich in der Wohnung schlafe und dass sie sich nicht entscheiden kann zwischen uns zwei und ob wir uns zwei nicht mal zusammensetzen sollten, halt, dass wir meine du und die Freundin für, ja genau, für zwei, drei Wochen mal vollkommen in Ruhe lassen sollen. Ist sie auf diesen Vorschlag eingegangen? Nee. Sie hat natürlich dann gleich meine Ex-Freundin angerufen. Ja. Ne? Weißt du, das ist immer so ein Hickhack. Ich finde, dass du hast überhaupt nichts mit der zu besprechen, mit dieser lesbischen Freundin. Ja. Deine Ex-Freundin, die ist der zentrale Punkt. Ja. Die muss eine Entscheidung fällen. Was du da mit der anderen Frau beredest, das ist alles Quatsch. Ja, aber so das Problem ist halt, das läuft jetzt schon seit 3 Monaten so und meine Ex-Freundin, die weiß halt jetzt nicht wohin und ich wollte. Nein, Und ich wollte der Freundin halt nur sagen, dass wir sie mal für 2-3 Wochen vollkommen in Ruhe lassen sollen, damit halt sie mal wieder klar wird da oben. Ne? Ja, ich glaube nicht, dass man sie in Ruhe lassen muss, sondern die junge Dame, deine Ex-Freundin, wie alt ist sie? 26. Die muss einfach mal für sich eine klare Haltung und Position entwickeln. Ja. Die spielt natürlich mit euch beiden. Ja, die hält dich so ein bisschen warm und die hält die Frau ein bisschen warm und, bis das Ganze eskaliert. Die auf vollkommen heißen Kohlen, das geht gar nicht, ey. Ja, verstehe ich. Aber auf jeden Fall kannst du dir natürlich abschminken, diese Hochzeit am 7.7. Ja, so. Das würde ich jetzt völlig mal zur Seite schieben. Ja, nee, also. Darum geht's gar nicht mehr. Um Gottes Willen, nein, um Gottes Willen. Also ich werde die Frau, wenn überhaupt, in 2-3 Jahren oder so. Dann in 2-3 Jahren. Ich finde, Frank, das ist so der Klassiker, wenn jemand Drittes in eine Beziehung reingekommen ist. Es ist immer die Frage, jetzt an deine Person gerichtet, wie lange macht man das mit, dieses Hickhack, dieses Hin und Her? Letztendlich müsstest du deiner Freundin klar machen, die weiß ja, dass du interessiert bist, ne? Das weißt du. Ja, das weißt du auf jeden Fall. Sie hat auch noch den Wohnungsschlüssel von der Wohnung hier, ne? Ja, also das weiß sie auf jeden Fall. Dann müsstest du ihr klar machen, dass dieses Spielchen, was im Moment läuft, dass das nur eine sehr begrenzte Zeit laufen kann, sonst bist du weg. Ja. Nur und dann musst du halt ein bisschen Kerl auch sein und aber ich liebe diese Frau über alles. Ja gut, was heißt aber? Willst du in 1, 2, 3 Jahre solche Spielchen mit dir treiben lassen? Nein, natürlich nicht. So. Ich würde an deiner Stelle erstmal gar nicht weiter Kontakt aufnehmen mit dieser anderen Frau. Ja. Das verkompliziert das nur und bringt gar nichts. Nee, also das habe ich mir auch abgeschminkt. Das war so, wo ich das losgeschickt habe, danach habe ich auch gleich gemerkt, oh Mann, was hast du da wieder für eine Scheiße gebaut? Ja, so, ja. Ne? Nur das war halt irgendwie, ja, keine Ahnung, da war ich wieder wütend gewesen, dass sie halt noch mit ihr geschrieben hat. Und red Tacheles mit deiner Freundin. Nach dem Motto, dass das so nicht lange mehr geht. Ja, aber sie weiß halt, sie... Ja, da muss sie sich entscheiden. Auch, dass sie, ne? Da muss sie sich entscheiden, weißt du? Ja. Wenn man das mal so hört, ja, aber sie weiß nicht und hin und her und dann soll die sich verdammt nochmal anstrengen und dann weiß die auch, wo es hingeht. Nämlich in dem Moment, wo die merkt, dass eine Person wirklich weg ist, dann wird die kapieren, wie viel wert diese Person ihr war. Ja. Und vielleicht wird ihr dann einiges klar. Ja, also, das glaube ich auch, das ist so vielleicht das Beste, ne? Ja, so genauso würde ich es an deiner Stelle machen, Frank. Ja. So, dann wünsche ich dir alles Gute und vor allen Dingen, dass du der Sieger bist und dass du Glück haben wirst und dass es dir gut geht. Bin ich hoffen. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Frank. Tschüss. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer und Mailadresse domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. Hier ist Jasmin. Jasmin ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Jasmin. Ich wollte schon mal sagen, wir hatten schon mal ungefähr letztes Jahr mal miteinander telefoniert. Ja. Und das ging darum, dass mein Freund im Knast gekommen ist wegen schwerer Körperverletzung, räuberischer Erpressung. Aber dieser Mensch, den er geschlagen hat, der ist gestorben. Kannst du dich vielleicht daran erinnern? Ich kann mich erinnern, ja. Ja. Und jetzt möchte ich mich schon seit längerem trennen. Von ihm trennen? Ja, weil ich schlauer geworden bin. Ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, wie lange er im Knast noch sein muss. Eigentlich bis 2009 im Januar, aber er hat mir letztens einen Brief geschrieben, dass er dieses Jahr Urlaub beantragen möchte und dass er höchstwahrscheinlich nächstes Jahr schon früher rauskommt. Ja, und ich habe Angst, mich von denen zu trennen. Und so, ja, er hat mir auch schon mal gesagt, wo ich den mal besucht habe, wenn er rauskommt und ich einen neuen Freund hätte, dann müsste er denjenigen den Hals umdrehen und mir auch. Mhm. Das heißt, die letzte Zeit warst du mehr oder weniger bei ihm aus Angst? Ja. Mhm. Wie lange seid ihr insgesamt verbunden miteinander jetzt schon? Bald fast ungefähr, jetzt haben wir Februar, Mitte, April, Mai. Mai werden wir ungefähr 2 Jahre zusammen. Mhm. Mhm. Das letzte Mal habe ich den letztes Jahr im Oktober besucht. Und das habe ich auch, bin ich einfach auch nur hingegangen, nur so. Achso, im Oktober hast du das letzte Mal ihn im Knast besucht? Ich schreibe ihm auch keine Briefe mehr, gar nichts mehr. Mhm. Weil ich mit diesen Menschen wirklich nichts mehr zu tun habe. Wann hast du denn gemerkt, dass du das Gefühl nicht mehr da ist und dass die Herzensbindung weg ist? Das ist schon seit längerem so. Schon ziemlich lange so. Mhm. Ich habe einfach Angst, mich von denen zu trennen, weil ich ganz genau weiß, der wird mich niemals in Ruhe lassen, mich niemals gehen lassen. Mhm. Das ist natürlich auch nicht die Lösung, aus Angst und aufgrund der Drohungen bei ihm zu bleiben. Ja, das stimmt, aber ich hab mich auch schon ziemlich zurückgezogen. Ja. Schreibt er dir denn Briefe? Ja, er hat mir letztens einen Brief geschrieben, habe ich letztens einen Brief bekommen. Ich sollte ihm meine Handynummer aufschreiben, dass er mich mal anrufen kann und deswegen Urlaub beantragen dieses Jahr. Und da wird wahrscheinlich nächstes Jahr früher rauskommen. Achso, das, was du gerade erzählt hast. Ja. Aber schreibt er denn in den... War das jetzt nur ein Brief oder kommen da öfters Briefe, wo er vielleicht... Ja, ich habe öfters Briefe schon von dem bekommen, aber ich schreibe ihn ja schon gar nicht mehr zurück. Ja, ist klar. Und was schreibt er so rein? Schreibt er sehr... Ja. Also, dass er dich liebt und dass er mit dir zusammen... Ja. Das schreibt er alles. Mhm. Na, aber ja, da wäre natürlich jetzt so... Sowieso nicht. Das sind ja die, wie man sagt, die typischen Knastbriefe, weil er langweilig hat, weiß er nicht, was er schreiben soll. Aber ich habe einfach Angst, mich von dem zu trennen. Angst, wenn er rauskommt, dass er mir was antut. Mhm. So, da wäre natürlich der erste Schritt, finde ich, dass du ihm per Brief ihn so allmählich darauf vorbereitest, dass du nicht mehr mit ihm zusammen sein möchtest. Ja, ich will ihm ja immer einen Brief schreiben, aber ich habe dann immer Angst, ich habe schon oft Briefe geschrieben, aber ich habe immer Angst, die Briefe abzuschicken, auf die Reaktion von denen, weil ich ganz genau weiß, noch bist du ja geschützt, noch kann er dir ja direkt nichts tun. Ja. Also ich würde auf jeden Fall das erstmal mit dem Brief machen und um ihn letztendlich so, ja, wie gesagt, vorsichtig an die Wahrheit da heranzulenken. Und dann wirst du ja sehen, wie er reagiert. Vielleicht kommt in der Tat ein Brief zurück, wo er dir klar etwas androht. Wenn es einen solchen Brief gibt, dann würde ich mich mit so einem Brief an die Polizei wenden. Wenn es keine direkte Androhung in einem Brief gibt, du aber dennoch große Angst hast vor ihm, weil er das ja schon... Hat er das mal zu dir gesagt oder hat er es geschrieben? Er hat mir das mal gesagt. Mhm. So, wenn er nicht schreibt, aber dennoch du so diese Angst hast, dann würde ich dir empfehlen, dass du mal Kontakt mit dem Weißen Ring aufnimmst. Das ist eine Organisation, wo sich Opfer oder eventuelle Opfer von Verbrechen organisiert haben, die sehr hilfreich sind in solchen Situationen und die auch sicher gute Ratschläge geben könnten, was du tust. Da würden wir dir gleich behilflich sein. Aber ich würde erstmal den ersten Schritt gehen und den Brief schreiben. Ja, aber ich habe Angst davor, weil ich weiß, wie er darauf reagiert. Wenn er rauskommt, dann, wenn er den Brief schreibt, ist Schluss, ich kann das nicht mehr, es geht nicht mehr. Mhm. Weil es ganz neu, er schreibt ja, er akzeptiert es, Freundschaft ist okay, aber ich will ja auch gar keine Freundschaft mit denen, ich will einfach mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Dann sagt er, ja, okay, akzeptiere ich, aber ich weiß ganz genau, wenn er rauskommt, dann ist genau das Gegenteil. Mhm. Der wird mich niemals gehen lassen, freiwillig, der wird das niemals machen. Mhm. Okay. Also ich habe ja gerade schon gesagt, du musst abwarten, wie er darauf reagiert. Ob er schwarz auf weiß, wie ich es gerade gesagt habe. Mhm. Darüber hinaus könntest du Kontakt zu der Organisation aufnehmen, zu der ich dir gerade geraten habe. Ja. Wir machen es jetzt so. Meine Psychologin hat mitgehört. Ja. Die wird mit dir jetzt auch noch eingehend über diesen Fall sprechen und wird dir auch die entsprechenden Anlaufadressen und Telefonnummern geben. Ja, und dann kannst du dich dann so verhalten und ich hoffe, dass das alles gut geht und ich glaube schon, dass du es jetzt auch tun musst. Allein für dich, um auch so diese Sache für dich abzuschließen. So trägst du es ja immer mit dir rum und schiebst es vor dir her und hast Angst und machst dir den Kopf und so weiter. Das wäre schon mal ein aktiver Schritt, der richtig und notwendig für dich, glaube ich, ist, Jasmin. Mhm. Ja? Dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an. Ja, okay. Alles Gute und alles Liebe. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. Hier ist Ute. Ute ist 39. Hallo Ute. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Ute. Um was geht's? Bei mir geht's um eine Dreierbeziehung. Eine Dreierbeziehung? Ja. In der du natürlich mittendrin steckst? Ja, nicht mehr. Nicht mehr? Erzähl mal. Also ich habe vor 2,5 Jahren einen Mann kennengelernt. Mhm. Und mit dem hatte ich so eine lockere Affäre, so ungefähr 3 Monate. Mhm. Und nachdem ich aus dem Urlaub wieder kam, hat er mir dann seine neue Freundin präsentiert und wollte von da ab nichts mehr mit mir zu tun haben. Mhm. Ja, ich war ziemlich down deswegen und bin auch ziemlich oft dann so bei ihm vorbeigefahren, habe versucht ihn zu sehen. Und letztes Jahr im Sommer hat er mir noch gesagt, dass er mich nicht mehr sehen will, dass er mich hassen würde und überhaupt. Mhm. Mhm. Nach 3,5 Monaten Beziehung hasst er dich dann schon? Nee, das war dann Das war 2,5 Monaten, hast du gesagt, ne? Ungefähr. Wart ihr zusammen, regelrecht? Ja. Mhm. Und dann, das war 2004, ja. Also 2005. Ja. Und letztes Jahr im Sommer hat er mir das dann gesagt, nachdem ich mir da auch, naja, ich bin da oft vorbeigefahren, hab geguckt, ob ich ihn sehe. Achso, du bist dir ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ja. Du warst die Stalkerin, oder? Ja. So in der Richtung? Ja. Achso, du hast es nicht akzeptiert, dass er keinen Bock mehr hatte. Genau. Mhm. Ja, und dann kam... Jetzt im November kam ein Anruf von seiner neuen Freundin. Mhm. Ja, sie müssten sich mal mit mir unterhalten und so und so. Woher hatte die denn deine Telefonnummer? Aus dem Telefonbuch. Achso, die kannte deinen Namen und wusste. Ja, ja. Wir kennen uns auch von früher. Achso, ich kannte die schon, da war ich. Pff. Na, jedenfalls, ja. Und da ich dann nicht sofort antworten konnte, hat sie mir eine SMS geschickt, die beiden möchten mit mir ficken. Wie bitte? Wie bitte? Das hat die dir so gesimst? Das hat sie mir so gesimst. In dieser Formulierung auch? Ja, genau so. Das hat dich doch auch umgeschlagen. Ja, ich bin erstmal, dachte, was ist denn jetzt los? Ja, dann dachte ich, mal gucken, was wirklich Sache ist. War das so seine Art, so derb und vulgär auch zu reden? Seine oder ihre, soweit du sie kennst? Ist das so die Art von den Leuten? Nee, eigentlich nicht. Nee. Ja, und dann? Wie hast du reagiert? Ja, ich bin natürlich hingefahren. Natürlich. Ja, weil ich ihn ja gern wiedersehen wollte. Ja, aber du bist ja nicht direkt dahin gefahren, um was die Frau vorgeschlagen hat. Oder doch? Nee, das nicht, aber das hat sich dann doch ergeben. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Also du bist erstmal hingefahren und wolltest mal gucken, was ist denn da los? Ich dachte, die wollen mir irgendwie da eine Szene machen und mich zusammenstauchen. Ich soll aufhören, da vorbeizufahren. Mhm. Ja, war aber nicht so. So, war denn in dieser SMS gleich ein Ort und Datum angeboten? Nee, ich habe dann da angerufen, was denn so wäre. Ja, dann komm doch vorbei. Ich weiß ja, wo die wohnen. Ja, du bist aber auch lustig. Die sagen, lass uns doch mal zusammen FI... und dann da rufst du an, ja, ich komme mal vorbei. Okay, dann bist du vorbeigekommen und dann? Ja, dann haben wir ziemlich lange gequatscht erst. Wie war die Stimmung? Ja, erst ein bisschen peinlich. Ja. Aber der war doch auch sickig auf dich, ne? Weil du den genervt hast so lange. Ja. Ja, aber da wurde nicht drüber gesprochen. Doch, und das wäre aber verziehen und... Ja? Ja. Und da dachte ich, das ist ja schön, dachte ich. Ja. Und dann? Ja, dann ist es auch gleich passiert. Wie, was passiert doch nicht einfach? Da muss doch einer den ersten Schritt machen und dann müssen alle, inklusive Ute, dann sagen, okay, ich mach mit. Ja, klar. Wer hat den ersten Schritt gemacht? Ja, sie hat, Sie oder er? Nee, sie hat gesagt, ja, lass uns mal ausziehen, wo er gerade mal raus war, ja, und dann saß man da beide. Und dann hast du gesagt, okay, ich zieh mich dann auch mal. Mhm. War dir das in dem Moment unangenehm oder hast du gedacht, ach? Nee, ich fand das eigentlich ziemlich prickelnd. Ah ja. Spätestens da war innerliche Entscheidung schon längst gefallen, ich mach's mit. Ja. Genau, so, und dann, weil ich war auch neugierig, weil ich hatte noch nie was mit einer Frau. So, und dann gab es einen heißen Dreier. Mhm. Einen richtigen Dreier, das heißt, die Mädels hat auch ein bisschen gefummelt. Ja. Ja. Wie war's? Ja. Total genial irgendwie. Das war gut. Neue Erfahrung. Ja. So, ja. Das war das jetzt eine einmalige Sache, oder wie? Nee. Nee. Das war, das war so viermal. Ja. Und so, wir haben auch so viel Zeit zusammen verbracht, speziell ich mit ihr, weil er war arbeiten. Mhm. Ja, und dann zusammen auch Weihnachten gefeiert und Geburtstag gefeiert. Ach. Also es geht über die reine sexuelle Beziehung hinaus. Richtig, ja. Und du bist auch nicht eifersüchtig auf sie, dass sie nun mit ihm eher zusammen ist? Nee, eigentlich nicht. Weil du dich jetzt sehr an sie rangemacht hast. Oder was heißt rangemacht? Ihr beiden habt einen guten Kontakt miteinander. Genau. Aha. Ist er denn eifersüchtig jetzt, dass ihr vielleicht so gut miteinander auskommt? Da hat er gesagt, dass er das toll finden würde. Ah ja. Gut verstehen. Also ist die Sache im Moment im grünen Bereich, oder wie? Nein, eben nicht mehr. Da ist ja was passiert. Was ist passiert? Ich habe was für ihn unterm Kissen platziert. Platziert? Ja, ein Stück Schokolade. Ja. Was ich nicht haben wollte. Ja. Ja, und das hat wohl einer von den beiden gefunden und deswegen war er stinkig. Was? Ja. Wegen eines Stücks Schokolade? Ja. Weil ich nicht die Frau wäre, die ihm Geschenke machen sollte. Oh, auch kein Stück Schokolade? Auch kein Stück Schokolade. Ach. Und dann hätte jemand bei seiner Mutter angerufen und versucht, seine Handynummer rauszukriegen. Weil die habe ich nie gehabt. Ich hatte immer nur die Festnetznummer und ihre Nummer. Mhm. Mhm. Das habe ich aber auch nicht. Das heißt, du warst nicht die Frau, die Nummer rauskriegen wollte? Das habe ich mal versucht, aber das ist ewig her, aber... Ja. Aber was für komische Verhältnisse. Habt ihr Sex bis zum Krachen miteinander und er gibt dir nicht seine Mobilnummer? Warum nicht? Ich habe ihn auch nie gefragt, weil ich hatte ja die Festnetznummer und ihre. Und was für komische Verhältnisse, da regt sich ein Mann auf, wenn eine Frau, mit der er es auch schon so oft jetzt hatte, die legt ihm ein Stück Schokolade unter das Kissen und dann tickt er aus? Ja. So, und dann? Wie ging es weiter? Dann bin ich nach ein paar Tagen hingefahren und habe dann gesagt, sie sollten sich jemanden suchen, die nichts mehr für ihn empfindet, weil dann gäbe es keine Probleme mehr. Mhm. Dann müsste sich niemand mehr aufregen. Ja. Ja, und dann so und so und dann sind sie noch auf dem Anruf rumgeritten und... Das war's? Das, denke ich, war's, ja. Ach, das ist auch der aktuelle Stand im Moment. Richtig. Das heißt, wie lange habt ihr jetzt keinen Kontakt miteinander gehabt? Seit Dienstag. Also das ist ja nicht lange. Und wann war die Schokoladengeschichte? Freitag. Freitag. Ja, aber hör mal, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht an der Schokolade liegen. Nee, das glaube ich nicht. Da ist doch was anderes im Busch. Richtig. Das ist doch albern. Ja, vielleicht ist ihm das dann doch irgendwie... Oder vielleicht hast du doch Sachen gemacht, die ihm nicht gefallen. Andere Dinge. Und das ist nur eskaliert durch die Schokolade. Und sie ruft dich jetzt auch nicht mehr an? Nein. Nein. Ja, vielleicht ist denen die ganze Sache zu heiß geworden. Das kann auch sein. Oder sie haben jemand Neues gefunden. Oder sie haben jemand Neues gefunden. Schon. Das ist natürlich jetzt für dich ziemlich blöd, weil du... völlig, ja, quasi grundlos, für dich nicht nachvollziehbar, abserviert worden bist. Richtig, ja. Aber ist schon eine merkwürdige Geschichte, finde ich. Merkwürdige Geschichte, ja. Jetzt heißt es natürlich für dich, sehr genau zu überlegen, wie du dich klug verhältst. Ja. Ich vermute, dass du dich damals nicht klug verhalten hast. Wenn du dem ständig nachgestellt bist und vor der Tür standst und geguckt hast und dem das auf die Nerven ging, ist das kein ordentliches und gutes Verhalten. Damit machst du dich klein. Solche Leute verachtet man und du willst ja nicht verachtet werden. Nein. Das heißt, eigentlich müsstest du jetzt mit erhobenem Haupt da stehen und denken, okay, wenn ihr dich wollt, das war's, dann Schluss aus, ja. Strich drunter und du machst nichts, gar nichts mehr. So schwierig das vielleicht im Moment auch ist, weil das so undurchschaubar ist und du hattest dein Späßchen ja auch dabei. Richtig, ja. Wie sind denn deine Gefühle, sind die wieder aufgebrochen zu dem Mann jetzt durch diese sexuellen Geschichten? Ja, die waren ja auch nie... Die waren noch nie weg, ja. Aber sind die noch stärker geworden? Ja, doch. Und? Ich glaube schon, ja. Und zu dieser Frau ist da auch mehr... Das ist ja die komische Sache. Ich finde sie auch sympathisch und ich mag sie und bin gern mit ihr zusammen gewesen und... Manchmal verliebt man sich ja auch in Nebenbuhler oder Nebenbuhlerinnen, um dem Hauptpartner wieder näher zu sein. Gibt's auch. Unbewusst. Ja, natürlich, ja. Und seltsam ist das ja bei euch auch, dass es eben über diese reine Bettgeschichte hinausging, wenn du sagst, wir haben sogar Weihnachten miteinander verbracht. Und ja, so einen Abend saßen wir, Heiligabend saßen wir zusammen. Naja, immerhin, das ist ja schon. Und da gab es keinen Sex? Nein. Nee. Kurios, Ute, kurios. Kurios, ja. Wirklich kurios. Wie geht's dir denn jetzt im Moment? Ach, eigentlich nicht schlecht. Das ist doch schon mal ein Wort. Das ist doch schon mal gut. Obwohl ich natürlich traurig bin, dass es jetzt so vorbei ist. Ja. Aber das ist doch schon mal gut, wenn du jetzt dann nicht leidest wie Hund. Nein. Ja, dann ist es doch wunderbar. Beim ersten Mal habe ich mehr gelitten. Ja, dann lass bloß die Finger von dem Telefon. Lösch die Nummer am besten schnell von der Frau. Ja. Seine auch. Und das war's dann. Hast du halt was Schräges erlebt, ja. Was Ungewöhnliches und buch es ab als interessante Erfahrung und auf zu neuen Ufern. Ja, das denke ich auch. So würde ich es machen. Mann, die Ute, was sie alles macht. Das dachte ich so von mir auch. Tja, ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute, Ute. Ja, danke, Jungs. Tschüss. So, und weiter geht es mit der Renate. Und Renate ist 32. Hallo, Renate. Hallo, Romian. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, meine Ehe. Deine Ehe? Ja. Ich bin 14 Jahre verheiratet. Mhm. 3 Jahre kannte ich ihn. Er war die Liebe meines Lebens. Mhm. Ist es auch heute noch, muss ich leider zugeben. Es fing alles gut an. Bis zu dem Tag, wo unser Sohn geboren worden ist, 96. Mhm. Ja, da ist er... Ja, hatte er schon eine Affäre von einem Jahr gehabt, mit einem 15-jährigen Mädchen, wo ich nachher erfahren habe, dass sie auch abgetrieben hat. Mit einem 15-jährigen ja, Mädchen? Ja, ganz genau, mit einem 15-jährigen Mädchen. Da war er wie alt? Wie alt war er? Also auf jeden Fall schon, ich war 24, ja, er war dann ungefähr, ja, 28. Ja, ja. Ja, also schon viel älter auf jeden Fall. Ja, ja. Und da spielten sich Sachen ab, wie dann sagte er, ja, er müsste von seiner Arbeit aus weg, 3 Tage, und war anschließend mit ihr im Urlaub, hat ihre Mutter gesponsert mit sämtlichen Sachen, und bei uns gingen die Schulden nur noch aufwärts. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Das war 96. Ja. Mhm. Und in der Zwischenzeit, ich habe ihn immer wieder rausgeworfen dann, habe ihn aber immer wieder mit offenen Armen empfangen, und es ging eigentlich die ganze Ehe so weiter. Entweder waren es SMS an irgendwelchen Mädels oder Chattereien, und vor einem Jahr war es dann auch wieder ein 15-jähriges Mädchen in einem Chat, und da habe ich einen Brief gefunden von so einem Anwalt, da musste er 200 Euro zahlen und sie in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, worum es da wirklich gehandelt hat, aber es muss wohl heftig abgegangen sein. Das heißt, die Ehe hielt bis voriges Jahr? Bis vor 8 Monaten. Bis vor 8 Monaten. Mhm. Mhm. Dann hat sich nämlich meine allerbeste Freundin, die ich 8 Jahre kannte, von der ich glaubte, ich kenne sie in- und auswendig, sich mit eingemischt. Also vielmehr, sie wusste über alles Bescheid und sagte immer, oh, ich beneide euch ja so, ihr trotz eurer Schwierigkeiten, ihr kommt immer wieder zueinander, das ist so toll. Mhm. Heißt das, dass die beiden jetzt auch etwas miteinander haben? Sie hatten was miteinander. Hatten was miteinander. Mhm. Und zwar ist das eine blöde Geschichte, und teilweise gebe ich mir auch noch die Schuld daran. Wir saßen abends zusammen, meine beste Freundin war früher eine Professionelle. Mhm. Also eine Hure. Ja, eine Edelhure sogar. Mhm. Die ist mit 15 angefangen und hatte auch einen Zuhälter und alles. Naja, und ich kannte die Geschichte in- und auswendig, aber naja gut. Sie war in der Beziehung, die Beziehung ist gescheitert, und so zog sie in unserer Nähe. Mhm. Ja, und dann hat sie halt, an einem Abend saßen wir zusammen, und es gab Rotwein, ich vertrag Rotwein nicht so, hab aber trotzdem getrunken, und dann wurde ein bisschen, ja, intensiver Gespräche, so, oh, ich habe kein Geld, und was soll ich nur machen? Mhm. Und mein Mann kam dann auf die glorreiche Idee, ach, Erotikfotos. Mhm. Ja, und genau das passierte dann. Also ich habe, ich weiß nicht, also es war der Alkohol und ich wollte es eigentlich nicht, aber dennoch ist es passiert, dass wir Erotikfotos gemacht haben. Ihr alle drei zusammen? Von ihr und von mir. Ja. Als erstes. Ja. Und wir haben also alle drei zusammen geschlafen nachher, obwohl mir da schon ziemlich komisch vorkam, dass die irgendwie das Gefühl, als würden die sich kennen. Mhm. Besser kennen. Sag mal, Renate. Wie viel Mal ist der Typ dir in diesen langen Jahren, 14 Jahre, sagst du, fremdgegangen? Naja, wissentlich bestimmt dreimal. Also jetzt wissentlich. Wissentlich. Und unwissentlich bestimmt oft. Also er sagte immer wieder, ich liebe dich. Wieso ist es zu Ende gegangen, vor 8 Monaten? Weil, es folgte auf diese Nacht noch 3 andere. Mhm. Und, es ist also explodiert, als unser Auto kaputt gegangen ist, was sie gefahren hat, weil er hat ihr das Auto mal geliehen und er sagte zu mir so, ja, ich fahre jetzt dahin, muss das Auto reparieren und es wird ein bisschen später werden und ich so, okay, aber ich hatte so ein komisches Gefühl gehabt und bin nachgefahren, kam an dem Auto an und mein Mann war nicht da. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wegen dieser Frau ist es dann eskaliert. Richtig. Und hast du dann Schluss gemacht? Ja, ich habe ihn rausgeschmissen, weil an dem Tag, das war der 30. Mai, das weiß ich noch ganz genau, habe sie angerufen, habe meinen Mann angerufen, er ging nicht dran. Mhm. Und 15 Minuten später, nachdem ich eine SMS gekriegt habe, ja, sie wäre nur in der Nachbarstadt. Ja. Okay, diese Einzelheiten sind, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ja, wichtig ist für mich, wenn du mir das so erzählst, was da passiert ist, so im Groben und was er gemacht hat, wie er sich verhalten hat. Was ist der Grund deines Anrufes? Das Schlimme ist, er kennt mich in- und auswendig und er weiß ganz genau, wie er mich rumkriegt. Und er ist immer dran, oh, geh zu mir und das war ja alles nicht so und ich habe Angst, dass ich da wieder reinfalle. Mhm. Also ich liebe diesen Mann immer noch, egal du bist, was er gemacht du bist, hat, ich weiß nicht was. Du bist im Moment alleinerziehende Mutter. Ja. Ja. Dann, und ziemlich allein, ja. Weil er kümmert sich auch noch nicht mal um sein Kind. Er kümmert sich nicht um das Kind. Nein, also noch nicht mal zu Weihnachten, kein Anruf, nichts. Mhm. Und dann versprechen, ich hole dir ein Geschenk. Wir haben jetzt Februar. Er hat dem Kind versprochen, letzten Monat mit ihm einkaufen zu gehen, war nicht. Ich vermute mal, Renate, du kannst mir jetzt wahrscheinlich noch Dutzende von so negativen Dingen erzählen. Und dann wäre das immer nur noch eine ganz kleine Auswahl von den Dingen, die vorgefallen sind. Ja. So wie du mir das berichtest, ist die Sache, was sein Verhältnis zu dir anbelangt, kaputt. Wirklich definitiv kaputt. Ja. Und für mich ist es schon rätselhaft, dass du das überhaupt all die Jahre mitgemacht hast. Das finde ich wirklich schon rätselhaft. Und wenn du dann immer so sagst, ja, ich liebe ihn ja doch und das ist alles so, dann muss man sich, finde ich, mal am Riemen reißen und mal wirklich ernsthaft über sich nachdenken, warum liebe ich den? Oder was ist denn das überhaupt für ein Gefühl? Das ist doch gar keine Liebe. Ist das irgendeine Abhängigkeit oder was ist es? Ich glaube, nur so kann man sich so einigermaßen selbst auf eine gerade Linie bringen, um auch der Gefahr aus dem Weg zu gehen, dass du wieder zu ihm zurückgehst. Der hat dich so viele Jahre hintergangen, verletzt, gedemütigt. Der behandelt das Kind nicht gut. Mein Gott, sei froh, dass du los bist. Sei froh, dass du los bist. Ich weiß. Also mein Verstand sagt es ja auch. Ja, da muss man mit dem Verstand aber immer volle Kanne gegen das Herz oder was immer das auch sein mag, muss man dagegen halten. Jetzt muss ich leider Schluss machen, weil die Sendung gleich rum ist. Wir rufen dich aber nochmal an. Einverstanden? Okay. Bis gleich. Tschüss. Alles klar, tschüss. Ihr Lieben, das war's von uns für heute und für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes und gutes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag.